haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute viel Lärm um nichts. Erster Teil. Der Nationalfeiertag wurde wie immer mit viel Lärm zelebriert und jeder, der etwas auf sich hielt, böllerte einige Raketen in die Nacht. Ich blieb in meinem Büro, schloss die Fensterläden und stellte den Fernseher so laut ein, dass sich die Nachbarn beschwerten. Und weil sie derart schreien mussten, um das Geböllere draußen zu übertönen, war am Schluss alles noch viel lauter. Ein paar Tage später war es wieder ruhiger in der Stadt, auch wenn vereinzelt noch immer Knaller zu hören waren. Mein neuer Klient hieß Schädler und er fühlte sich bedroht. Ich erhalte anonyme Drohungen. Das hat in der Regel nichts zu bedeuten. Das sagt die Polizei auch. Aber ich traue der Sache nicht. Es dauert jetzt schon zu lange. Wann hat es begonnen? Vor einem Jahr, am 1. August. Sie müssen wissen, dass ich Feuerwerk importiere. Von meiner Rente kann ich nicht leben, deshalb habe ich mich selbstständig gemacht. Dann sind Sie für einen Teil des Lärms zuständig. Ich importiere die Böller und Raketen bloß. Abfeuern tue ich sie nur zu Testzwecken. Wenn die Leute keinen Lärm machen würden, könnten sie ihren Laden dicht machen. Das sind natürlich Idioten, die jetzt noch ballern. Genauso wie die Vollidioten, die bereits in den Tagen vor dem Nationalfeiertag das halbe Pulver verschießen. Aber so ist es nun mal. Die Leute werden weder klüger noch dümmer, wenn sie feiern. Sie sind so, wie sie immer sind. Idioten und Vollidioten. Das würde mit den Resultaten der PISA-Studie übereinstimmen. Ja, wie auch immer. Seit einem Jahr erhalte ich anonyme Anrufe und Drohungen. Die Reifen an meinem Wagen wurden schon durchstochen und eine Fensterscheibe eingeworfen. Und Sie haben keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Zuerst verdächtigte ich meine Ex-Frau. Dann aber hörte ich, dass sie seit 3 Jahren in einem Pflegeheim lebt und alles vergessen hat, inklusive mich und die Scheidung. Haben Sie Kinder? Einen Sohn, den Vietnam-Kulturreisen veranstaltet. Er ruft mich einmal im Jahr an und wünscht mir gute Besserung. Ich war vor 8 Jahren ernsthaft erkrankt. Er glaubt noch immer, dass ich leide. Verstehen Sie sich mit Ihren Nachbarn? Idioten und Vollidioten. Heute muss ja jeder im Sommer 4-mal täglich grillieren und 5-mal täglich den Rasen mähen. Ich persönlich mag die Ruhe. Wahrscheinlich geht das demjenigen, der Sie bedroht, auch so. Das kann schon sein, aber weshalb redet der Mensch nicht mit mir? Er hasst mich aus irgendeinem Grund. Ich möchte wissen, weshalb. Und ich möchte wissen, ob ich tatsächlich gefährdet bin. Gibt es wenigstens einen konkreten Anhaltspunkt? GGL. Das war auf den Stein gemalt, mit dem die Fensterscheibe eingeworfen worden ist. GGL? Was könnte das heißen? Sie sind der Detektiv. Er holte aus seiner Aktentasche den Stein hervor und legte ihn mir auf den Schreibtisch. Dann blätterte er ein paar hübsche Banknoten neben den Stein und stand lächelnd auf. Er sah nicht aus wie jemand, der sich ernsthaft bedroht fühlte. Aber vielleicht schluckte er Tabletten oder ließ sich gegen die Angst Akupunkturnadeln in die Haut stechen. Ich ging mit den spärlichen Angaben an jenen Ort, an dem man mit Abkürzungen ganze Hefte füllte. GGL. Moment. Das haben wir gleich. Globale Grüne Liga. Oder Gränchener Gichtlaster. Oder gigageile Lostrommel. Ich dachte eher an eine vernünftige Erklärung. Sehen Sie, Maloney, Abkürzungen sind etwas, das wir kreuzworträtsellösende Polizisten nicht mögen. Damit kann man ein schlechtes Rätsel vervollständigen. Weil es für fast alles eine Abkürzung gibt, auch wenn die Abkürzung keinen Sinn ergibt. Die Engländer zum Beispiel sagen Jimmy anstatt James, genau gleich lang und deshalb unbrauchbar. Die Abkürzung für Polizei heißt Panne. Das ist kürzer und erst noch richtig. Bulle, Flick, Polyp, das kümmert uns nicht, Maloney. Das ist der Neid der Menschen, die einen schlechteren Beruf gewählt haben, so wie Sie. Die Abkürzung für Privatdetektiv lautet im Übrigen Prix Garantie. Oder M-Budget. Oder Aldi Süd. Wir aber sind für die Qualität zuständig. Wenn GGL für etwas steht und GGL benutzt wird, um jemanden zu drohen, dann steht GGL vielleicht in irgendeiner Akte. GGL kann für irgendetwas stehen. Aber solange niemand im Namen dieser Abkürzung ermordet wurde, bin ich nicht zuständig. Wir haben uns um anderes zu kümmern. Jugendbanden zum Beispiel, die Rentnern das Handy klauen. Oder Rentnerbanden, die Jugendlichen den iPod klauen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. In meinem Büro blätterte ich im Telefonbuch und rief bei der Auskunft an. Doch niemand konnte mit GGL etwas anfangen. Erst als ich mich im Bahnhof anstellte, um eine Stunde lang im Internet zu surfen, kam ich der Sache langsam auf den Grund. Die Rentner neben mir schauten sich abgekürzte Röcke und Unterwäsche und ganz und gar nicht gekürzte Videos an, während ich mir eine Adresse notierte, die mich an den Stadtrand führte. Die GGL wurde vor 3 Jahren gegründet und ist eine Selbsthilfegruppe für lärmempfindliche Personen. Dann bedeutet GGL Gruppe gegen Lärm. So ist es. Viele Menschen leiden unter Lärm, der anderen Menschen nichts ausmacht. Diese lärmsensibilisierten Menschen können mit der Zeit nicht mehr unterscheiden zwischen tatsächlichem Lärm und jenem Lärm, den nur sie subjektiv wahrnehmen. Mit anderen Worten, die Leute haben mentale Probleme, wie der liebe Doktor heute sagt. Die Leute leiden. Das geht bis zur Arbeitsunfähigkeit und Suizidgedanken. Und Drohungen gegenüber jenen, die Lärm machen. Was für Drohungen? Dieser Stein hier zum Beispiel. Der ist nicht von uns. Unsere Steine sind kleiner. Sie geben ihren Mitgliedern Steine ab. Halbedelsteine. Sie wirken beruhigend, aber auch andere Entspannungshilfen. Lärmgeplagte Menschen leben in einem Dauerstress, weil sie alles als Lärm empfinden. Selbst ihre eigenen Atemgeräusche. Warum aber nennen Sie sich Gruppe gegen Lärm? Weil wir etwas gegen den tatsächlichen Lärm machen wollen. Die meisten lärmempfindlichen Menschen zeigen erste Symptome wegen tatsächlichen Lärms. Die Toleranzschwelle wird aber immer niedriger, bis sie alles als Lärm empfinden. Ich vermute, dass eines Ihrer Mitglieder diesen Stein hier geworfen hat. Da vermuten Sie falsch. Das Einwerfen einer Fensterscheibe ist ein Lärm, dem sich kein lärmempfindlicher Mensch freiwillig aussetzen würde. Das klang plausibel. Aber die Gruppe war mein einziger Anhaltspunkt. Deshalb beschloss ich, die Frau im Auge zu behalten. 3 Stunden später verließ sie das Büro und fuhr mit dem Bus in eine triste Wohngegend. Sie betrat ein dunkelgraues, 5-stöckiges Mietshaus. Es war keine Minute vergangen, da hörte ich einen markerschütternden Schrei. Ich rannte nach oben und traf auf die Frau. Sie hielt eine Hand an den Mund und zeigte mit der anderen auf einen Mann, der im Flur einer Wohnung lag. Das ist René Rita. Er ist der Gründer der GGL. Ist er tot? Sieht ganz danach aus. Sie haben einen Schlüssel zur Wohnung. Wir waren eine Weile zusammen. Das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vorgestern. Sind Sie mir gefolgt? Schöne Frauen und Leichen ziehen mich magisch an. Wer kann nur so etwas tun? Das herauszufinden ist Aufgabe der Polizei. Wenn Sie nichts dagegen haben, schaue ich mich ein wenig in der Wohnung um, bis wir die Polizei verständigen. Wer sind Sie überhaupt? Meloni, Privatdetektiv. Hat er Sie beauftragt? Weshalb sollte er? Weil er eifersüchtig war. Die ganze Zeit. Hat er mich beschatten lassen? Das weiß ich nicht. Ich habe auf alle Fälle keinen entsprechenden Auftrag gekriegt. Das ist beruhigend. René Rita ist tot und das beruhigt Sie. Natürlich nicht. Aber ich brauche immer ein paar Minuten, ehe ich zusammenbreche. Dann sollten Sie sich jetzt setzen. Was machen Sie da? Ich habe ihm heute Morgen 500 Franken geliehen. Die nehme ich mir jetzt zurück. Ganz schön rücksichtsvoll. Mist. Er hat das Geld nicht mehr. Setzen Sie sich jetzt hin oder muss ich Sie hinsetzen? Nicht anfassen! Sonst schreie ich. Ich glaube, jetzt wird mir schwindelig. Als die Polizei eintraf, war die junge Frau wieder bei Bewusstsein, aber kaum ansprechbar. Ich hatte genug gesehen, um meine ersten Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Tote hatte ganz offensichtlich den Täter in die Wohnung gelassen. Und dieser hatte ihm derart heftig auf den Kopf geschlagen, dass er daran starb. Die Polizei gab sich keine Mühe, ihre Arbeit geräuschlos zu verrichten. Sie sicherten den Tatort und suchten nach Spuren, und dabei war ihnen nichts heilig. Frau Grabherr war von einer Ärztin versorgt worden und wieder ansprechbar, was von der Polizei umgehend und schamlos ausgenutzt wurde. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erschlagen worden und ganz offensichtlich hat jemand seine Taschen durchwühlt. Aber wir haben auf der Brieftasche Fingerabdrücke gefunden. Die Fingerabdrücke stammen von mir. So, von Ihnen. Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Sie hat die Brieftasche berührt, nachdem der Mann schon tot war. Egal, wir gehen sowieso davon aus, dass der Täter ein Mann war. Ja, das ist vernünftig. Männer sind viel gewalttätiger als Frauen. Der Mann wurde mit einem Schlag von oben und mit großer Wucht getötet. Der Täter muss demnach mindestens gleich groß gewesen sein wie das Opfer. Und das Opfer ist ziemlich groß. Zudem leidet der Täter an Asthma. Haben Sie einen Inhalator gefunden? Nein, aber ich habe ein Buch gelesen. Nicht schon wieder. Sie quälen Ihre drei Hirnzellen ganz gewaltig. Ein statistisches Jahrbuch der Polizeibehörde von Los Angeles. Das ist hochinteressant, Maloney. Mörder, Tatwaffen und Hintergründe. 60% der Täter, die jemanden erschlagen haben, litten an Asthma. 15% der Giftmörder wurden in ihrer Kindheit mit Gummibärchen belohnt. Und 7% der als Frauen verkleideten Serienmörder tragen lieber Strumpfhosen als Strapse. Das hilft bei dieser Mordermittlung sicherlich enorm. Steht in dem Buch auch, wie viele Prozent der Polizeibeamten Kreuzworträtsel lösen? Mir geht es wieder besser. Ich fahre zurück ins Büro. Ich muss noch so viel erledigen. Jetzt, da René tot ist, muss ich mich ganz allein um die GGL kümmern. GGL? GGL, das kommt mir bekannt vor. War das kürzlich in einem Rätsel? GGL heißt Gruppe gegen Lärm. Gruppe gegen Lärm? Ja. Ist das eine dieser Hopp-Hip-Gruppen, die ihre Finger bewegen, als hätten sie Gicht? Wir sind eine Anlaufstelle für Menschen, die mit dem Alltagslärm nicht mehr klarkommen. Sie sind eine Anlaufstelle? Das ist ein schreckliches Wort. Das kommt nie in Kreuzworträtseln vor. Polizei hingegen kommt ständig vor. Das ist Alltagspoesie. Wenn Sie jetzt wieder zu reimen beginnen, stürze ich mich aus dem Fenster! Keine schlechte Idee, Maloney. Ich bin sicher, der ein oder andere der anwesenden Kollegen wäre Ihnen gerne dabei behilflich. Kann ich jetzt gehen? Sie halten sich zu unserer Verfügung. Ich gebe Ihnen meine Handynummer und Sie geben mir Ihre. Das könnte Ihnen so passen. Meine Handynummer ist geheim. Sie wird alle 2 Wochen mit einer Nummer eines Kollegen getauscht, aus Sicherheitsgründen. Leider wissen wir deshalb nie so genau, wer gerade welche Handynummer benutzt. Mein Klient saß in seinem Wohnzimmer und döste. Die Schilderung der Ereignisse hatten ihn derart fasziniert, dass er die Augen schloss und langsam wegdämmerte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis er wieder ansprechbar war. Eine junge Frau setzte sich zu uns und bot mir übel riechende Kekse an, die ich dankend ablehnte. Die Kekse sind aus Kräutern, Wurzeln und gedörrten Schmetterlingslarven. So sehen sie auch aus. Ich importiere sie aus Asien. Dort sind sie der letzte Hit. Sie sind besser als jede Frischzellenkur. Sie scheinen bei Herrn Schädler ihre Wirkung verfehlt zu haben. Ich werde in der Regel 10 Jahre jünger geschätzt. Genau. Eine ausgewogene Ernährung, genügend Ruhephasen und diese Kekse hier machen aus mir einen jugendlichen Greis. Das ist wunderbar, aber haben Sie mir vorhin überhaupt zugehört? Aber sicher. Eine Frau ist von einem Mann erschlagen worden und hat danach eine Gruppe gegen Lärm gegründet und jetzt steht der Mann ohne Brieftasche da. Völlig verkehrt. Sind Sie in Ihren Ermittlungen weitergekommen? Allerdings. GGL heißt Gruppe gegen Lärm. Aha. Vermutlich steckt jemand aus dieser Gruppe hinter den Drohungen gegen Herrn Schädler. Komplizierter wird die Sache durch den Mord am Gründer der Gruppe. Herr Schädler könnte in Verdacht geraten. Ja, aber ich verlasse mein Haus kaum noch. Meine Geschäfte erledige ich am Telefon und den Rest erledigt Frau Rüfenacht. Möchten Sie nicht doch einen Keks probieren? Ich sehe lieber alt aus und roste vor mich hin. Das ist eine gute Einstellung. Ich verstehe einfach nicht, weshalb ich die Zielscheibe sein soll. Es gibt doch Leute, die viel mehr Lärm verursachen als ich. Ich vermute eine Kombination aus persönlichen Motiven und Lärmschutz hinter den Drohungen. Sie glauben, dass der Täter Herrn Schädler kennt? Es kann sein, dass er die GGL nur als Vorwand benutzt. Oh. Vielleicht ist der Mann eifersüchtig. Eifersüchtig? Ja. Ach so. Sie glauben, dass ich und Herr Schädler... Aber was gibt es denn da zu lachen? Ist denn das so abwegig? Oh, Entschuldigung. Selbstverständlich sehen Sie dank der Kekse jünger und attraktiver aus. Soll ich wieder welche bestellen? Meinetwegen. Aber gibt es keinen anderen Anbieter? Nein. 3000 Franken für 50 Kekse scheinen mir ein wenig überrissen. Die Schmetterlingslarven, die verwendet werden, sind äußerst selten. Es ist Zeit für die Lehmpackungen, Frau Rüfenacht. Sie nickte, nahm die Kekse vom Tisch und stand auf. Mein Klient wand sich mühevoll aus dem Sessel. Wahrscheinlich hatte die Wirkung der Schmetterlingslarven nachgelassen. Ich fuhr zum Büro der Gruppe gegen Lärm und traf auf einen Mann. Frau Grabherr ist bei einer Freundin. Sie möchte 2 Tage lang nicht gestört werden. Und Sie sind der Stellvertreter? Ich bin der neue Geschäftsleiter der GGL. Ach. Zindel ist mein Name. Ich habe vor 4 Jahren eine revolutionäre Lärmstudie veröffentlicht. Haben Sie davon gelesen? Ich lese keine Studien, davon kriege ich Krankheitssymptome. Lärm ist für über 50% Erscheinungen der ausschlaggebende Motor. Durch den Lärm sinkt die Toleranzschwelle. Die Menschen können nicht mehr richtig miteinander umgehen. Sie schreien sich an, weil sie instinktiv glauben, dass man Lärm mit noch mehr Lärm kurieren muss. Und für diesen Unsinn kriegten Sie staatliche Forschungsgelder. Die Lärmforschung steckt noch in ihren Anfängen. Noch erkennen zu wenig Leute ihre Bedeutung. Wie viele Leute arbeiten für die GGL? Wir waren zu dritt. Jetzt sind wir zu zweit. Dazu kommen ein paar freiwillige Helfer. Die Steine bemalen und damit Lärmverursacher einschüchtern. Wir haben ihm gesagt, dass er damit aufhören soll. Sie kennen den Mann, der Herrn Schädler seit einem Jahr bedroht. Ich habe ihm schon vor Monaten gesagt, dass wir nichts mehr mit ihm zu tun haben möchten. Frau Grabherr weiß nichts davon. Nur René und ich wussten, dass er zu weit gegangen war. Er gab mir die Adresse des Mannes. Er lebte außerhalb der Stadt in einem kleinen Dorf, das für lärmgeplagte Menschen wie eine Oase sein musste. Als ich vor der Wohnungstür stand, stellte ich fest, dass die Klingel nicht funktionierte. Herr Anders öffnete mir trotzdem und ließ mich ein. Was habe ich zu befürchten? Drohung? Sachbeschädigung? Hausfriedensbruch? Ja, da kommt einiges zusammen. Es ist ein innerer Zwang. Ich kann nicht anders. Und warum ausgerechnet Herr Schädler? Er war früher unser Nachbar. Er hat mich mit seinen Böllern und Krachern in den Wahnsinn getrieben. Sie sind wegen ihm aus der Stadt weggezogen. Er hat Böllerpartys veranstaltet. An denen hat er interessierten Kunden die neuesten Raketen vorgeführt. Ich habe unzählige Male die Polizei verständigt, aber er war Hausbesitzer und ich war nur Mieter. Mir blieb nichts anderes übrig, als wegzuziehen. Und sich hier schalldicht einmauern zu lassen. Die absolute Ruhe ist der größte Luxus, den wir Menschen uns gönnen können. Mein Lärmtoleranzwert ist extrem niedrig. Nach dem Gespräch mit Ihnen darf ich mich eine Woche lang keiner Lärmquelle mehr aussetzen. Und wie erklären Sie das Ihrer Freundin? In der Gebärdensprache. Sie passt hervorragend zu mir. Sie wurden von René Rieter aus der GGL ausgeschlossen. Er ist ein Weichei. Er ist tot. Dann ist er jetzt ein totes Weichei. Er ist ermordet worden. Ein ermordetes Weichei. Na und? Wussten Sie, dass es im Gefängnis ausgesprochen lärmig zu und her geht? Wann wurde er ermordet? Vermutlich heute Morgen. Ha, da war ich in der Kirche. Es gibt Zeugen. Kirchen sind Orte, an denen ich mich wohlfühle. Natürlich nur dann, wenn möglichst niemand da ist. Er gab mir die Adresse der Kirche und er tat es derart erfreut, dass ich ihn von der Liste der Verdächtigen strich. Als ich meinem Klienten mitteilte, wer ihn seit einem Jahr bedrohte, verstand dieser die Welt nicht mehr und schwieg. Vielleicht hatte er sich aber auch an einer getrockneten Schmetterlingslarve verschluckt. Am nächsten Morgen besuchte ich meinen Klienten und stellte zu meiner Überraschung fest, dass er drauf und dran war, sich mit Herrn Anders außergerichtlich zu einigen. Seine persönliche Assistentin war ihm dabei behilflich. Rasenmähen alle 2 Wochen. Das geht nicht. Das ertrage ich nicht. Sie können einen Gehörschutz tragen. Aber allein der Gedanke an Lärm macht mich krank. Mein Anwalt hat bereits alles abgeklärt. Sie wandern locker 1 bis 2 Jahre hinter Gitter, wenn ich auf einer Anzeige beharre. Also gut. Aber eine Heckenschere benutze ich nicht. Herr Schädlers Wagen muss einmal wöchentlich gereinigt werden. Und mein Wagen 2-mal in der Woche. Das ist Wahnsinn. Darauf lasse ich mich nicht ein. Irgendwie hört sich das alles mehr nach Nötigung an und weniger nach einem Vergleich. Dieser junge Mann hat mich terrorisiert. Jetzt genau. Soll er dafür gerade stehen. In Ihrem Garten? Wo denn sonst? Weshalb bieten Sie ihm nicht ein paar Kekse an? Was für Kekse? Sie machen jung und stinken fürchterlich. Da liegen welche. Ich glaube nicht, dass sich Herr Anders für diese Kekse interessiert. Haben Sie die aus Thailand? Sie kennen die Kekse? Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Habe noch zu tun. Das sind die Kekse, die man in Thailand den kleinen Affen verfüttert. Das überrascht mich nicht. Das sind garantiert ganz andere Kekse. Nein, das sind genau diese Kekse. Kosten ein paar Rappen das Kilo. Ein paar Rappen? Ich habe Tausende von Franken dafür bezahlt. Diese Kekse kommen nicht aus Thailand. Das sind ganz spezielle Kekse. Ich zeige sie an, Frau Rüfenacht. Aber ich wollte doch nur meiner Schwester eine kostspielige Operation ermöglichen. Ihre Schwester ist schwer krank? Ja, das erklärt natürlich einiges. Sie möchte sich die Ohren verkleinern lassen. Das kann ich gut verstehen. Aber gegen den Lärm hilft es auch nichts. Sie haben Herrn Schädler um mehrere 1000 Franken betrogen. Was haben Sie dazu zu sagen, Frau Rüfenacht? Wie kann ich es nur wieder gut machen? Sie werden ab sofort umsonst für mich arbeiten. Was? Und einmal wöchentlich den Rasen mähen. Dann muss ich nicht mehr Rasen mähen. Sie werden und die Garage neu streichen und es fällt mir garantiert noch einiges mehr ein. Sie werden mich nicht anzeigen? Nein. Aber Herr Maloney ist Zeuge der abscheulichen Taten. Ich möchte jetzt, dass Sie zusammen mit Herrn Anders die restlichen Kekse aufessen. Das kann ich nicht. Kein Problem. In Thailand, da habe ich ganz anderes gegessen. Los jetzt, runter mit den Keksen. Kein Problem. Dann könnten wir jetzt vielleicht über einen Bonus sprechen. Schließlich war ich es, der alles für Sie aufgeklärt hat. Einen Bonus? Einen Bonus. Einen Bonus. Ich bin sicher, dass Frau Rüfenacht irgendwo im Haus noch mehr Kekse gelagert hat. Das Gesicht der jungen Frau verfärbte sich grünlich und sie begann zu würgen. Herr Schädler genoss den Anblick. Ich hatte Besseres zu tun. Bei der Polizei traf ich auf einen Mann und eine Theorie. Na, Maloney, möchten Sie sehen, wie effizient die hiesige Polizei arbeitet? Das möchte ich gerne, aber vermutlich ist das der falsche Ort. Sie haben mit einem Laserstrahl die genaue Distanz ermittelt, aus der der Schlag ausgeführt wurde. Unser Computer hat errechnet, wie groß der Täter sein muss. 2,43 Meter. Was sagen Sie nun? Die Auswahl an möglichen Tätern dürfte klein sein. Allerdings, Maloney, genau genommen kommt nur ein einziger Mann in Frage. Er lebt in einer Kaukasusrepublik und leidet an einer Stoffwechselkrankheit. Zuletzt war er 2,51 Meter groß. Und weshalb sollte dieser Mann René Rita töten? Das werden wir herausfinden, Maloney. Leider ist es nicht möglich, den Mann verhaften und ausliefern zu lassen. Wir werden ihn deshalb aufsuchen und verhören. Auf einem Kran. Der Mann sitzt und wir stehen. Das funktioniert wunderbar. Das funktioniert sogar bei einem Schlag auf den Kopf. Daran haben wir auch gedacht, Maloney. Weshalb aber sollte der Mann in seiner eigenen Diele auf die Knie gehen? Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass die Klärung dieser Frage einfacher war als die Befragung eines großwüchsigen Menschen im Kaukasus. Doch er weigerte sich, meinem Gedankengang zu folgen. Ich fuhr zum Büro der GGL und traf auf Herrn Zindel, der mir Einblicke in das Beziehungsleben anderer Menschen gab. Das war kein Geheimnis. Die beiden hatten vor einigen Tagen einen heftigen Streit. Und um was ging es bei dem Streit? René hatte was mit einer lärmgeplagten Studentin. Er hatte ein Verhältnis und Frau Grapier hat davon erfahren. Die Studentin kam am nächsten Tag hier ins Büro und trug die Gehörschutzpfropfen, die Frau Grab Herr Röni geschenkt hatte. Ja, speziell anpassungsfähiges Latex. Daraufhin hat Frau Grabherr René zur Rede gestellt. Und am nächsten Morgen war er tot? Nein, das war 3 Tage später. Glauben Sie, dass Frau Grabherr in Renés Tod involviert ist? Weil, wenn sie ins Gefängnis muss, bin ich völlig auf mich allein gestellt mit der GGL. Vielleicht kann mir die Studentin helfen. Sieht toll aus. Jetzt, da ich Geschäftsführer bin, habe ich vielleicht auch Chancen bei ihr. Was meinen Sie? Sieht man mir an, dass ich schnarche und Haarausfall habe? Ich bestätigte seine Vermutung und er blickte traurig auf seine Schuhe. Er gab mir die Adresse der Freundin, bei der sich Frau Grabherr aufhielt. Dort erfuhr ich, dass Frau Grabherr verhaftet worden war. Bei der Polizei hatte man bereits damit begonnen, die neuesten Verhörmethoden zu testen. Sind Sie lärmempfindlich, Frau Grabherr? Nein. Wieso sollte ich? Sie arbeiten für die Gruppe gegen Lärm. Schon, aber nur weil René die Gruppe gegründet hatte. Wir haben einen Kerzenständer gefunden. Na und? Bei einem Ihrer Nachbarn. Und raten Sie mal, wo er ihn gefunden hat. Ist das ein Quiz? Im Müll, vor dem Haus. Sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Blutspuren zu beseitigen. Das nützt doch sowieso nichts heutzutage. Ich kenne die Serie CSI. Die finden doch heute schon Blut, wo gar nie welches geflossen ist. Sie geben also zu, René Rita erschossen zu haben. Er wurde auch noch erschossen. Was für ein Pech er doch hatte. Moment, das war ein anderer Fall. Erschlagen mit einem Kerzenständer, antik. Gibt es einen Zusatzparagraphen für Antiquitätenschändung? Die halten im Mund, Maloney. Mein Fall. Es war Notwehr. Er hat mich geschlagen. Mit dem Kerzenständer? Vermutlich eher mit einem Handschuh, denn sie hat keinerlei blaue Flecken. Was wissen Sie schon, wo ich blaue Flecken habe? Genau, Maloney. Frau Grabherr wird mir anschließend ihre blauen Flecken zeigen. Natürlich in Anwesenheit 3 Polizistinnen, von denen je eine Katholikin, Protestantin und Atheistin ist. Nur damit keine Diskriminierung vorliegt. Sie haben Herrn Rierte erschlagen, als er vor Ihnen auf den Knien um Verzeihung bat. Dann haben Sie aus seiner Brieftasche die 500 Franken entnommen, die Sie ihm geborgt hatten, wofür auch immer. Als Sie dann so taten, als hätten Sie die Leiche gefunden, berührten Sie die Brieftasche erneut, damit ich bezeugen konnte, dass Sie es taten, nachdem Herr Rierter bereits tot war. Wie ich schon sagte, es war Notwehr. Das werden wir überprüfen. Mit Lasertechnik und Computeranimation. Und wenn es keine Notwehr war, werden Sie dafür doppelt und dreifach im Gefängnis schmoren. Tatsächlich wurde Frau Grabherr wegen Mordes im Affekt verurteilt und zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verbrummt. Von meinem Klienten hörte ich Monate später Erstaunliches. Er heiratete in Kanada Herrn Auer und die beiden wollten Frau Rüffenacht adoptieren. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Lärm um nichts. 3. und letzter Teil.